Obwohl die kirchliche Obrigkeit die These des Pfarrers verwirft, gewinnt sie durch die Beichte des jungen Mannes eine unumstößliche Realität. Lilith in Gestalt ihrer Tochter Laila ist hier nicht die Inkarnation des Bösen, sondern ein gequältes Geschöpf, das sich nach den Freuden und Leiden des menschlichen Schicksals sehnt. Obgleich sie formal das naturalistische Drama des 19. Jahrhunderts weit hinter sich lässt. Eine Monstre, Tragödie, nennt Wedekind das Werk, das er später in zwei Stücke, Erdgeist und Die Büchse der Pandora, aufteilt. Den Zeitgenossen blieb das Drama ein Buch mit 7 Siegeln. Die Aufführungen wuchsen sich zu regelrechten Theaterskandalen aus. Die Zensur verbot Die Büchse der Pandora, so groß war der Affront gegen die Moral der bürgerlichen Gesellschaft. Diese verlogene Moral wollte Wedekind mit seinen Stücken entlarven, indem er ihr den nackten Trieb, das wahre Tier, das wilde, schöne Tier in Gestalt des Mädchens Lulu entgegenstellt. Der Name Lulu klingt an Lilith an, wird aber im Lauf der Tragödie gegen Eva, Nelly und Mignon vertauscht. Das heißt, sie hat gar keinen Namen, so wie sie keine Herkunft hat. Sie ist die universale Frau, die Urgestalt des Weibes. Sie wird abwechselnd Schlange genannt, süße Unschuld, Engel und Teufel, Dirne, das verkörperte Lebensglück, Bestie und Wirkengel. An ihrer natürlichen Triebhaftigkeit, der jede Verstellung fremd ist, zerbrechen ihre Ehemänner reihenweise. In Wahrheit gehen sie an ihrem eigenen Egoismus, an ihrer Unfähigkeit zu lieben, an ihren Illusionen und ihrer eigenen Verlogenheit zugrunde. So will es der Autor, aber hält diese Konzeption Stich? Ist Lulu wirklich, was der Autor ihr in den Mund legt oder was die anderen über sie sagen? Ihre Sprache, wie die aller anderen Personen, ist eigentümlich Papieren und voller Sprachklischees. Diese Figuren reden wie in einen leeren Raum und gewinnen keine Wesenhaftigkeit. Auch Lulu bleibt ein Konstrukt, die Projektionsträgerin männlicher Fantasien über das Weibliche, die Fantasien des Autors eingeschlossen. In meiner Lulu im Erdgeist suchte ich ein Prachtexemplar von Weib zu zeichnen, wie es entsteht, wenn ein von der Natur reich begabtes Geschöpf, sei es auch aus der Hefe entsprungen, in einer Umgebung von Männern, denen es an Mutterwitz weit überlegen ist, zu schrankenlosem Erfolg gelangt.